Good evening, everybody. My name is Sean Bianco, and welcome to At the Opera, where every Saturday night I bring you an opera cover to cover, followed by opera potpourri. Thank you so much for all your input last week about the Carmen recording. A lot of you really enjoyed that recording with Neil Shikoff and Jesse Norman, and, of course, The Butterfly the week before that. Tonight's feature opera, Johann Strauss Jr.'s The Fledermaus. Great opera. I play it usually almost every December. Great opera leading into the new year. Fun recording from 1990 featuring the lovely Kiri Takanawa as Rosalinda. This opera, Die Fledermaus, of course, which means the bat in German, composed by Johann Strauss Jr. The libretto was written by Carl Hofner and Richard Gagné. Now, this was Strauss's third opera out of 14 that he composed. And like a lot of composers, it's basically the only opera of his that has ever done. Occasionally, you'll hear a performance of The Gypsy Baron, but Die Fledermaus, out of the 14 operas he wrote, really is the only one, today at least, that is performed with any regularity. It's a lot of fun. It's kind of in the French vaudeville vein. The original play was a French vaudeville play called The Prison, and a lot of fun. I think you're really going to enjoy The Fledermaus. If you've never heard it, it's a lot of fun. There's some spoken dialogue. There's a lot of improv. The only thing that this performance tonight is not going to have is the extended party scene. Now, what usually happens in Die Fledermaus in the stage is during the party scene of Act Two, a bunch of people are trotted out, usually popular performers, singers, entertainers, and they sing a good half an hour to an hour's worth of music that's not in the score. I have played for you before the Von Karajan Gala Fledermaus, which has like an hour and a half added to Act Two, and it makes for a very long performance of Fledermaus. I did that last year. So this year I'm going to give you just the straight Die Fledermaus with just the music written by Johann Strauss. So I think you're really going to enjoy it. This opera made its premiere April 5th, 1874 in Vienna, and has been part of the regular operetta repertoire ever since. Now, the difference between operetta and opera, technically, is that operetta, there is both spoken dialogue and music. That being said, when someone uses the term operetta, it usually implies that the music is from a certain period in time, primarily the mid-1800s, and it has a certain feel, often very light, often very upbeat, like a lot of the operettas of Franz Lehár and other ones that I've played here on the show. And Fledermaus, I think, is probably the most popular operetta ever written, right up there with The Merry Widow by Franz Lehár. Well, let us get moving now into Act One of tonight's feature opera. The setting is Vienna, the 1890s. Through the windows of Eisenstein's home floats the serenade of Alfred, who is a tenor, both in voice category and his character in this opera. He is a tenor, and boy, is he really a character. Now, he's still in love with his old flame, Rosalinda. Now, they used to study together at the conservatory. Now, Rosalinda now is the wife of Gabriel von Eisenstein. Remember that. Adele, her chambermaid, comes in reading an invitation to a masked ball. Rosalinda, bedeviled by a headache and believing she has heard Alfred's voice out the window, comes in, but only to find Adele. The maid asks for the evening off to visit a, quote, sick aunt, unquote, a plea her mistress dismisses because she suspects other motives. Alfred steps into the room in the next scene and begins to woo Rosalinda, who resists his verbal onslaught of lovemaking and singing to her, but melts upon hearing his high A, the beautiful voice, the tenor voice serenading the woman. Well, the suitor leaves just as Eisenstein and his lawyer, Blint, arrive from a session in court. Well, Eisenstein has been sentenced to a fortnight in jail for a civil offense, and no sooner does he dismiss the incompetent advocate than his friend, Dr. Falke, comes to invite Eisenstein to a masquerade, suggesting he bring along his repeater stopwatch, which charms all the ladies, so he can accumulate pleasant memories to sustain him during his confinement in jail. Now, you have to realize something here. This opera is called Die Fledermaus, The Bat, for a very good reason, and here it is. Falke has an ulterior motive in inviting Gabriel von Eisenstein to this ball, and here it is. At the last ball he was invited to, Eisenstein, after the ball was over, abandoned Dr. Falke, completely drunk, and dressed as a bat, Fledermaus, or flying mouse. He deposited the drunk Falke, dressed as a bat, in a public square. So the next morning, he was laying there, drunk, passed out, in the public square, in front of all the Sunday churchgoers. Well, as you can imagine, Dr. Falke has been wanting to get his revenge. The revenge of the bat, if you will, for what Eisenstein did to him. That's what this party is about. And Dr. Falke has invited everyone to be part of this ruse, including Rosalinda and Adele, and later even a jail warden. We'll get to that in a minute. So Rosalinda joins Adele in a bittersweet farewell to Eisenstein before he goes off to prison. Now, what's really unusual is as he's about to go off, he comes in dressed in full evening dress, tuxedo, tails, top hat, cape. Very much surprising, Rosalinda. But nonetheless, sending Adele to her aunt, Rosalinda then receives the ardent Alfred once again. But their tete-a-tete is interrupted by the jail warden, Frank, who mistakes Alfred for the man he has come to arrest. And of course, the man he came to arrest was Gabriel von Eisenstein, Rosalinda's husband. Rosalinda persuades Alfred to save her name and her honor by posing as her husband. Well, eventually he agrees, and Frank the jail warden carts off the tenor Alfred to jail instead of Eisenstein, concluding the first act of tonight's feature opera, Die Fledermaus. In this cast from 1990, Gabriel von Eisenstein is Wolfgang Brendel, Rosalinda, Kiri Tikhonova, Frank the jail warden is Tom Krause. The tenor, Alfred, is sung by American tenor Richard Leitch. Dr. Falke is sung by Olaf Baer. Dr. Blint is sung by Anton Wendler. Adele is sung by Edita Gruborova. The Vienna State Opera Chorus and the Vienna Philharmonic is conducted by André Previn in this recording made in Vienna in November of 1990. And now, the overture and Act One of tonight's feature opera, Die Fledermaus, The Bat, by Johann Strauss, Jr. Have fun. Thank you. Thank you.

warum denn nicht meine Alfredo? Alfredo mio, carissimo! Mein Herr, ich bin verheiratet. Das geniert mich nicht. Aber mich, Alfred, please leave me. Himmel, wenn mein Gemahl käme. Das geniert mich auch nicht. Er kommt nicht, er muss brummen. Vien, vien! Ich bitte Sie! Gut, ich verlasse Sie. Oh. Unter der Bedingung, dass ich wiederkehren darf. Schwören Sie es, cara mia. Jura! Es sei, ich schwöre, leben Sie wohl. Kein Lebewohl. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Addio. Oh, wenn er nur nicht singen wollte. Vor seinem hohen B schmilzt mein Widerstand. Oh, mein Mann kommt mit seinem Lawyer. Nein, mit solchen Advokaten ist verkauft man und verraten, da verliert man die Geduld. Nur Geduld! Nur Geduld! Statt dass jetzt die Sache beendet, hat so schlimm er sich gewendet. Und daran ist er nur schuld. Aber wer ist schuld? Der ist schuld. Da wäre schuld. Ja, wer ist ganz allein nur schuld? Der Herr Notar! Aber das ist nicht wahr. Du wirst schon sehen. Was ist geschehen? Erkläre dich! So höre mich. Nein, erst denn ich verteidige mich. Ersparen Sie sich diese Mühe. So etwas ist nicht zu verteidigen. Was scheint, Sie wollen mich beleidigen. Ruhig, Blut, warum der Wut? Der Herr Notar schaut Sie wie ein Narr. Herr Eisenstein fing an zu schreien. Sie stottern ja bei jedem Wort. Sie schimpfen ja in einem Fort. Sie gehen wie ein Hahn. Sie sind ein Kronkahn. Sie sind ein Blödian. Sie sind ja inhuman. Sie haben lauter Leber dran und drehen sich wie ein Notar.

Ich will mir einbilden, ihr Gemahl zu sein. Mein Gott, was tun Sie denn? Kommode mache ich mir's. Da ist die Tokaja. Also trinken wir und singen wir. Libia, Olivia, Olivia. Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell. Sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles Licht und Traum. Siehst die heiße Lieb ein Traum, der uns öffnet sehr. Siehst die ewige treue Schaum, sowas gibt's nicht mehr. Fliegt auf manche Illusion, dein Herz erfreut, gibt der Wein dir Tröstung schon durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu enden ist. Glücklich ist, wer vergisst, Gefängnisdirektor Frank und kann mir das Vergnügen nicht versagen, den renitenten Gemahl persönlich in sein Stillleben zu geleiten. Aber mein Gemahl ist ja... Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Verschweigen Sie doch, wir sind nicht allein. Das geniert mich nicht. Kling, kling, sing, sing, sing, trink mit mir, sing mit. Mein Wagen wartet unten. Ich hoffe, Sie werden keinen weiteren Widerstand Nein, leisten. Nein, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu Ende ist. Ganz recht.

mein Herr, ich bin etwas pressiert, da heut ich selbst noch invitiert. Drum lassen Sie uns gehen, ja lassen endlich Sie uns gehen. Sie finden gewiss dort meinen Gemahl. Sie brummen vielleicht in demselben Lokal. Oh, schonen Sie mich, ganz sicherlich. Oh, schonen Sie mich, ganz sicherlich. Oh. Der Wagen ist so schnell, komm fort, so schnell. Mein großes, schönes Vogelhaus, sie ist ganz nahe hier. Wir Vögel schatten ein und aus, wer kommt, es freut Partier. Drum lade ich sie ganz höflich ein, verehrt, es darf ich mit. Dort auch man wird ein Gasthof sein, dort auch man wird ein Gasthof sein, verehrt, es darf ich mit, ich bin, was ist gefälligst mit. Wenn es sein muss, so will ich gehen. Fort. Gleich will ich mich bequemen, doch erst noch Abschied nehmen. Genug, mein Herr, es ist schon gut. Ein Küsschen noch, dann hab ich Mut. Oh nein, genug, wir müssen scheiden. Ein Küsschen gibt Trost mir im Leiden. Mein Herr, genug der Tätigkeit, wir kommen nicht zu Ende heut. Genug, es ist jetzt Zeit. Sein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und aus und finden frei Quartier. Wir laden sie ganz kräftig ein, dort auf sein Gast zu sein. Ich bin der Vogel, es heißt nicht rein, das wird schon besser sein. Was ist denn das Himmel? And with Alfred the Tenor off to jail in place of Eisenstein, as jail warden Frank leaves with him in handcuffs, Adele is off to the masked ball, as is Rosalinda. The curtain comes down on Act One of tonight's feature opera, Die Fledermaus, The Bat, by Johann Strauss Jr. Great recording from on Philips compact disc recorded in 1990. Great cast we just heard there. Eisenstein, Wolfgang Brendel. Rosalinda was Kerry Takanawa. Alfred, Richard Leach, American tenor. Dr. Falke, Olaf Baer. Adele, Editha Gruborova. And Frank, the jail warden, Tom Krause. The name of Richard Leach, very interesting voice, interesting tenor, was really kind of on the cusp of becoming the next great American tenor back in the early 90s. And something happened. The voice just kind of unraveled. His vibrato kind of got the best of him. He kind of made a comeback a few years ago. His singing is better than it has been in a long time. So I wish him all the luck. He kind of just had a rough patch vocally and just couldn't quite find his voice again. And which, if you're not familiar with the opera business, it's not uncommon. A lot of singers go through a vocal crisis of a sort. Pavarotti did, Placido Domingo did, Jose Carreras did, even people like Birgit Nielsen did. You know, people who you think of as, you know, paragons of technique, you know, absolute shining examples of people with just immaculate vocal technique and immaculate vocal hygiene run into problems. It happens. It does happen. You know, in fact, last Saturday, we had that wonderful broadcast from the Met, Umbalu e Mascara, with Marcello Alvarez and Sandra Ravanovsky and Dmytro Hodostovsky. And Dmytro Hodostovsky had a really bad patch not too long ago, actually. Kind of lost his voice and wasn't sure what was going on. And he basically fell victim to his own popularity. He was singing too much, too frequently, too many places, not getting enough rest. And he really had to kind of check himself to really rein it in a bit. And that's what happens. You know, you get going in this career, you have to live on jets and hotels, and you're never at home. And it's just a very stressful life as a singer. And you really have to be careful, because if you're not, the voice is a very delicate thing, and it can have problems if you're not careful. My name is Sean Bianco, and you're listening to At the Opera here on Capital Public Radio, 88.9 KXPR-FM and HD Sacramento, 91.7 KXSR Groveland, Sonora, 88.7 KXJS Sutter, and 90.9 KXJZ HD2. We get support from Grabitis Fine Jewelers, specializing in fine diamonds, design jewelry, watch service, and international gifts since 1926. With locations at 10th and L downtown, Lion Village on Fair Oaks, and opening soon at the Palladio in Folsom. We get support from the Scholar Share College Savings Plan. Scholar Share, a way for Californians to save for college. More information about the plan is at scholarshare.com, TIAA CREF, Tuition Financing, Inc., Plan Manager. Okay, and of course today we had a broadcast of Aida from the Met, a very popular opera there. A lot of fun. Two operas into the Met season, and we're going to have more to come in the next few months, so make sure and stay tuned right here to Capital Public Radio for your Live from the Met broadcasts on Saturday morning. Next Saturday, right here on this program, I'll be doing my annual Amahl and the Night Visitors La Boheme broadcast, which I always do just before Christmas, and which will then be followed up by an all-holiday opera potpourri, your favorite opera singers singing your holiday favorites. So be sure and stay tuned for that. A great show for the whole family. And if you've never heard the opera Amahl and the Night Visitors, it is absolutely charming and heartbreaking and wonderful. And make sure you have some Kleenex nearby, because it's a real tearjerker, and I love it. A piece dear to my heart, a piece I've sung in, a piece I've directed, a piece I've conducted. It's just one of those gems of the musical world, and worth having in your music collection, Amahl and the Night Visitors. So let us get moving now along to the second act, The Plan, Revenge of the Bat, of Dr. Falca on Eisenstein. In an antechamber at the palace of Prince Orlovsky, the nobleman's guests, Adele and her cousin Ida among them, await the arrival of their host. Orlovsky enters, and he is quite bored. Even with Falca's promise of a comedy of errors, whatever this is going to be, he says, the prince proclaims his guests are free to do whatever suits their fancy. Chacun a son goût, he sings. Adele, dressed in one of Rosalinda's most elegant gowns, laughs off Eisenstein's suggestion that she resembles his wife's chambermaid. And remember, Falca invited everybody to this party because he wanted everyone to see The Revenge of the Bat on Eisenstein. The jail warden Frank enters after depositing Alfred, the tenor, in his prison, thinking, of course, it was Eisenstein. And Rosalinda also shows up, also invited by Falk. Arrives disguised as a temperamental Hungarian countess. She is soon wooed by her own husband with his little repeater watch that he tries to steal her heart with. Well, of course, he's caught red-handed. Now, she's wearing a mask. Remember, this is a masked ball, so he has no idea that this Hungarian countess is his wife, Rosalinda. Rosalinda agrees to sing a song about her quote-unquote native land, a spirited Chardas is sung, after which the guests move on to a magnificent dining area to toast the joys of champagne, good fellowship, and love. Champagne flows freely and the guests dance wildly until dawn. When the clock strikes six, Eisenstein staggers off to keep his appointment at the jail, followed by a very drunk jail warden Frank. In this act, Prince Orlovsky is sung by Brigitte Fassbender. Now, Brigitte Fassbender is a mezzo-soprano, so this technically is a pants role, where a woman sings a man's role. Now, I have heard or seen the role of Prince Orlovsky sung by a man in his own register, but it was pointed out in the score that it is to be sung by a woman posing as a man. So Prince Orlovsky is sung by Brigitte Fassbender. Adele, Edita Gruborova, Ida, is sung by Corinne Göttling. Dr. Falke, Olaf Baer, Frank the jail warden, Tom Krause, Rosalinda, Kerry Tikhonova, and Wolfgang Brendel sings Gabriel von Eisenstein. The Vienna State Opera Choir and the Vienna Philharmonic is conducted by André Previn in this recording made in Vienna in November of 1990. Here is Act Two of tonight's feature opera, Die Fledermaus, The Bat, by Johann Strauss Jr. Ich war bemüht, einen kleinen dramatischen Scherz vorzubereiten. Wie heißt das, Komödie? Rache einer Fledermaus. Titel gut. Ah, da ist sie. Mein Briefchen hat gewirkt. Das ist schon eine meiner handelnden Personen. Fräulein Olga, mein Fräulein Schwester durchlaucht. Natürlich auch Künstlerin. Und was für eine. Ich liebe Künstlerinnen. Nun erklären Sie mir doch, Doktor, was Sie vorhaben. Diese Olga ist das Kammermädchen unseres Helden. Ach, da kommt ja schon der Herr Marquis Renard. Marquis Renard? Ja, das ist unser Held selbst. Ah, servus, servus, Frau Wahnsinn, schwierig mit zu Hause loszureißen. Trinken Sie! Na zdrowie! Zu dienen! Gott, dem kratzt noch Wodka. Hören Sie mich an. Ich muss Sie vor allen Dingen mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein, man unterhält sich wie man mag, auf bis zum hellen Tag, so langweile ich mich still. sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hinaus zur Tür. So pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Ja, warum denn? Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chaque à son goût. Na servus, wenn jeder, der sich ja langweilt, hinausgeworfen wird, dann werden sich alle Gäste köstlich amüsieren. Ha, ha, ha. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, dass ich nicht widerspruch. Nicht leiden kann ich, wenn sie schreit, ich will nicht ab genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Na, da frage ich nichts mehr. Das ist ja Adele, unser Stubenmadel. Mein gnädiger Herr. Fräulein Olga, Fräulein Ida. Ja? Herr Markierinner, sagen Sie, mein Fräulein, sind Sie schon immer ein Fräulein Olga gewesen? Sagen Sie, mein Herr, sind Sie schon immer ein Markierinner gewesen? Also diese Ähnlichkeit... Mit wem, mein Herr, mit wem? Bitte, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Sagen Sie es. Und wenn Sie es unbedingt wollen, mit unserem Stubenmadel. Wollen Sie mich beleidigen? Die Leute anzusehen. J'ai l'honneur, monsieur le marquis. J'ai l'honneur, serviteur. Vous êtes français aussi? Aussi, aussi. Warum soupieren wir denn aber nicht? Ich habe schon schrecklichen Hunger. Wir erwarten noch eine Dame. Eine Dame aus den höchsten Kreisen. Eine ungarische Gräfin, die aber gewisse Rücksichten zu nehmen hat. Die Ärmste ist wohl verheiratet. Ja, darum ist sie vorsichtig genug, solche Gesellschaften nur maskiert zu besuchen. Doktor, Doktor! Oh, gnädige Frau. Is it true what you've put in your letter? Oh, yes. Sehen Sie dort Ihren Herrn Gemahl, wie er seinen Arrest abbüßt. Am Arm eine Dame. Abscheulich. Doch, was ist das? Das ist ja Adele. Den Quietscher kenne ich. Er kommt. Donnerwetter, die ungarische Gräfin. Das wäre was für mich. Oh, welch allerliebster Damenuhr. Ja, sie ist niedlich. Wäre es nicht an der Zeit, ein wenig die Maske zu lupfen? Heute nicht, aber morgen. Morgen habe ich andere Sorgen. Wenn ich nur die Uhr erwischen könnte. Das wäre ein Corpus Delicti. Wie ist der zu anbeißen? Dieser Anstand so manierlich, diese Taille fein und zierlich und ein Füßchen, das mit Küsschen glühend man bedecken sollt, wenn sie's nur erlauben wollt. Im Arrest da, amüsiert er sich aufs Beste, denkt ans Kissen, starrt aufs Füßen, warte nur, du böse Wicht. Du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht. Ach, wie leicht könnt es entschwimmen, bis wohl der Zauber wild, willst du nicht? Keine Ahnung, ob es geht, ob sie lieben. Klänge der Heimat, er weht mir

beste Freund, ja, deine Spitze fürs Leben. Ich verliere den Weg, als jedes, das immer Reste geben. Well, a good time was had by all at that masquerade ball. And, of course, Eisenstein being carted off to jail with jail warden Frank, the way he was supposed to have done in Act One. What's funny about that act is that the guests come under different names, Chevalier Chagrin and Marquis Renard. I love those fake names that they get introduced as in the beginning. That was Act Two of tonight's feature opera, Die Fledermaus by Johann Strauss Jr. In that cast of Act Two, we had as Prince Orlovsky, Brigitte Fassbender, Dr. Falke, Olaf Baird. We had as Adele, Editha Gruborova. Boy, isn't she a dynamite Adele in this recording. Ida was Karine Göttling, and Frank the jail warden, or Chevalier Chagrin. Tom Krause, Rosalinda, the Hungarian countess in this act, was Carrie Tikhonova, and Marquis Renard, or Gabriel von Eisenstein, was sung by Wolfgang Brendel. Andrea Previn conducted this recording in 1990 with the Vienna Philharmonic and the Vienna State Opera Orchestra. Yes, that is the name. My name is Sean Bianco. I hope you're having a wonderful evening wherever you are. This is At the Opera. This is a show. This is the first time you've tuned into this program. Welcome. I get new listeners to this show all the time who say, wow, I didn't know that Sacramento had its own opera show. Well, it does, and I've been on the air for about 15 years, and I've met a lot of wonderful people over the years, and if you ever want to send me an email, sbianco66@yahoo.com, or I like letters too. Snail mail is always fine for me, as long as our U.S. post office can stay afloat. We'll get those letters here. 7055 Folsom Boulevard, Sacramento, California, 95826, care of yours truly, Sean Bianco. That is S-E-A-N-B-I-A-N-C-O. Bianco is my name, O. Okay. Let's see, where are we as far as busyness to take care of here? Biggest support from Clouds Pottery, celebrating 35 years, making handcrafted dinnerware, fine gifts, and sushiware at the Red Barn in Old Town Folsom. Holiday events at cloudspottery.com. This week on Song Travels, Michael Feinstein, the host, welcomes guest Bette Midler. Midler talks about growing up in Hawaii and how that influenced her outlook on life and her music. Listen for Song Travels with Michael Feinstein tomorrow at 2 here on Capital Public Radio. Those of you over the years have told me one of the things about my program you have trouble with, and that is the fact that it's on so late. But do you know that if you have internet and you have a sound card and speakers and you can access the internet, you can listen to all my past shows? So if Saturday night is just too late for you to stay up and listen to the whole show, you can tune in like Monday or Tuesday or anytime after that Saturday. Go online to capradio.org, click on programs, click on my show At the Opera. You'll see a whole list of shows. Click on those programs, any of the operas that you missed or want to hear, and click the Listen Now button, and you can listen to those shows. They're archived on the website. So please, if you can't stay up to midnight and you want to catch potpourri or whatever other operatic shenanigans I have going on here until midnight, please tune in on the internet and check us out. It's great to have that on there. And they've been threatening to expand one of the servers we have here at the radio station, which is so important, why we get support from you, the listener, to keep our business humming right along, to create a larger archive base for my show so that we can go back and get even more archive stuff from years back. So we're working on that as well. But you can usually go on there and see at least the last, like, 10 shows. So that's always fun. Next week here on this program, my annual presentation, my holiday presentation, La Boheme, A Mall and the Night Visitors, and the Holiday Opera Potpourri, all your favorite opera singers singing your favorite holiday songs. Someone asked me, why do you do a La Boheme and A Mall and the Night Visitors show before Christmas? And I say, well, primarily because I think A Mall and the Night Visitors is just a timeless, feel-good story for the holidays and of the three wise men traveling to see the Christ child. But besides that, I mean, even if you're not religious, the music, the story itself is so heartwarming because the story of A Mall and the Night Visitors is really about A Mall, the crippled boy, and the relationship he has with his mother. It's about relationships. It's about love. It's about caring. And that's what I like about the holidays the most, more than the other aspects of the holiday. But La Boheme, I just started doing it. It's such a beautiful opera, and it's the most famous opera, and it's the most gorgeous opera. And, of course, Act 1 and 2 of La Boheme is set on Christmas Eve. And you have the snow and the cold Paris and the garret, and you have the gifts, and you have the children and Act 2 chorus, and everyone's rushing about buying Christmas gifts. If there was ever an opera to play on Christmas or before Christmas, I think La Boheme is certainly fun. It's sad, of course, at the end, as most operas are, except tonight's feature opera, which ends with quite a bit of hilarity. But anyway, that'll be next week. And then the week after that, that's the fifth Saturday of December, which means all opera potpourri. So keep those requests coming in for potpourri for this month. Okay, back to Die Fledermaus. Back to it. Act 3, moments later at the prison. Frosch, a drunken jailer, tries to keep order among the inmates who are unable to sleep because Alfred the tenor is singing. He sings arias and love songs. And I'll tell you, I've sung the role of Alfred many times, and it's a fun role. You get to sing snippets from all different, any aria you want, from any opera ever written. So that's a lot of fun. I had a lot of fun doing it. So he's singing away, keeping everybody awake, and Frank, the jail warden, arrives, still drunk with champagne, followed shortly by Ida and Adele, who, thinking him a theatrical agent, which he passed himself off as during the party, believes he might be able to further their stage aspirations. Frank, hearing someone at the door, hides the girls in his cell and then admits who else but Eisenstein, who was finally shown up to serve his sentence. The new prisoner is surprised to learn that his cell is already occupied by a man with that name, who claims to be Eisenstein, and who was found having dinner with his wife, Rosalinda. In order to obtain explanation from the imposter, Eisenstein snatches a legal robe and a wig from his astonished lawyer, who shows up briefly. No sooner is he disguised than Rosalinda hurries in to secure Alfred's release and press divorce charges against her errant husband, who was very, very naughty during the party. With her would-be love, she confides her flirtation to the lawyer. The lawyer, of course, is Eisenstein in disguise. Enraged, Eisenstein removes his disguise and accuses his wife of promiscuity, at which Rosalinda whips forth the watch. Yes, the watch that he brought to the ball to seduce the women, which she took from him at the end of their duet. Well, at that point, Orlovsky and the guests all arrive with Dr. Falke, and they arrive to celebrate the reconciliation of Rosalinda and Eisenstein, who says, "Don't blame me, it was just the champagne." And, of course, the revenge of the bat. Dr. Falke has been avenged of the misdeed performed to him by Eisenstein at the last ball, and all is forgiven, and Eisenstein and Rosalinda are in love once again and reconciled. And at the end, everybody on stage toasts the king, champagne. With André Previn at the helm, here we go, the third and final act of tonight's feature opera, Johann Strauss Jr.'s Die Fledermaus, The Bat. Enjoy. Der Schliwowitz rührt sich. Deutschen Gas entflattert dies, spiele mein Verlangen. Ruhe! Ruhe! Wir müssen ruhig sein. Wenn ein Beamter in der Früh in sein Büro kommt, will er seine Ruhe haben. Die braucht er. Nun sei bedankt, mein lieber Schwab. Wirst du ruhig sein? Erst ein Täubchen, dann ein Schwan. Das muss ein Vogelhändler sein. Ich, Schliwowitz, wo habe ich denn mein Fläschchen? Wo ist... Ah, hier ist es. Der Schliwowitz, ein Pflaumenschnaps. Lasset uns einen Obsttag einlegen. Der hat schon wieder meine Fotografie vor sich. Ich muss es mir den Taumina-Prinzen von der Nähe anschauen, in Nummer 12. La, mein Amine, weil du mal wendo, Ruhe! Ruhe, Herrn Sie! Sonst fliegen Sie hier hinaus samt der Donner und dem Mobile. Also, wo sind denn meine Schlüssel? Jetzt habe ich meine Schlüssel. Für den Zellentrakt, die Schlüssel. Hallo, Herr Gefangener, können Sie mir nicht von innen aufsperren? Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Ah, nein, da habe ich sie. So, bleiben Sie ungestört sitzen. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich komme schon zu Ihnen, Herr. Den Mann. La, la, la, la, la, la, la. Oh mein Gott. Diese Nacht. Aber jetzt muss ich erst meinen verdammten Mantel ausziehen. Lieber hätte ich die Olga ausgezogen. Habe ich einen Brand. Wasser. Ach. Olga, komm her. Ihr auch. Ihr gefällt mir. Ah, Marquis, reich mir die Hand. Sei mein Freund. Die meiste wird an der Kamp, bring's im Land. Jubelt wird Jamboya, die erste. Ruhig, Frank. Sag mal, Frank, was war denn los heute Nacht? Wir haben getanzt. Wir haben gesoffen. Pardon, getrunken. Wir haben geliebt. Liebe Ida, du hast so einen süßen Kleinen. Du hast so einen süßen Kleinen. Du hast so einen süßen, süßen, süßen Kleinen. Aber, Olga, du auch. Aber etwas größer. Herr Direktor. Kopfweh. Das ist kein Wunder, so ein Kopf muss einem ja wehtun. Ja, was ist denn? Es sind zwei Damen unten. Es können aber auch eine sein. Die wollen einen Chevalier Chagrin sprechen. Chevalier Chagrin? Chagrin. Ah, da ist er ja. Dr. Falke hat uns die Wohnung ganz richtig beschrieben. Wohnung, eine sonderbare Wohnung ist es. Lass uns allein. Ja, ja. Ein fideles Gefängnis, ungeheuer fideles, zum Krankenjochen. Wir haben Ihnen eine Bitte vorzutragen. Da der Herr Chevalier sich heute ganz besonders für meine Schwester zu interessieren schien, da hielt ich es für meine Pflicht, Ihnen ein Geständnis zu machen. Oh, ihr werdet ganz Angst. Ich bin nicht das, was ich scheine. Meine Schwester ist keine Künstlerin. Was nicht ist, kann noch werden. Ja, deswegen kommen wir zu Ihnen. Zu mir? Wieso? Mich hat auch so ein vornehmer Herr ausbilden lassen. Ja, haben Sie denn auch Talent? Ob ich Talent habe? Sonderbare Frage. Spielen wir uns schon vom Lande, natürlich im kurzen Gewande, so hüpfig ganz neckisch und wild, als ob ich ein Eichkatzel wäre. Und kommt der saubere junge Mann, so blinzelig lächelt ihn an. Durch die Finger zwar nur, als ein Kind der Natur, und zockt an meinem schönsten Band, so fällt man schmerzend auf dem Land. Und folgt er mir, wohin ich geh, sag ich, naiv, süßlich, Thank you. es ist wieder eine draußen, ein gewisser Marqueur Renoir. Marquis Renoir? Ja. Soll ich ihn öffnen? Ja. Nein. Warte noch. Ja. Wir führen die Dame in ein anderes Zimmer. Werden Sie auch eingesperrt? Nein. Das heißt ja. Ja. Meinetwegen, mach mit ihnen, was du willst. Mit alle zwei, das wird nicht leicht sein. Ein fideles Gefängnis. Kommen Sie mal. Weiß möglich, teurer Chevalier, dich finde ich hier? Ich bin nicht der Chevalier Chagrin, sondern heiße Frank und bin Direktor dieses Gefängnisses. Ein guter Spaß. Ich bin ebenso wenig ein Marquis Renard, wie du der Chevalier Chagrin bist. Ich heiße Eisenstein und komme meine achttägige Reststrafe abzusitzen. Der Witz ist nicht schlecht ausgedacht. Was heißt das? Nun denn, ich habe Eisenstein gestern Abend persönlich arretiert. Wo und wann? Gestern abends 10 Uhr in seiner Wohnung. Ja, war er denn überhaupt zu Hause? Natürlich. Er saß ganz gemütlich im Schlafrock mit seiner Frau beim Souper. Im Schlafrock? Mit seiner Frau? Und wo ist dieser Herr von Eisenstein jetzt? Er sitzt auf Nummer 12. Ich muss ihn sogleich sehen! Direktor, es ist wieder eine draußen. Was für eine? Eine Dame, sagt sie. Ja, wie schaut sie denn aus? Das hat sie mir nicht gesagt. Wie heißt sie denn? Das hat mir gesagt. Blaue Eiche. Nein, gelbe, rosa Linde. Ja, ich hab gewusst, ein Baum. Sie muss eine Marquise sein, weil sie hat die Chaiselon vorm Gesicht. Eine verschleierte Dame. Ja, ich habe sie ins Sprechzimmer geführt, aber sie redet kein Wort. Du entschuldigst deinen Augen. Sicher. Ein anderer wurde also in meiner Wohnung arretiert und hier statt meiner eingesperrt. Es ist zum Wahnsinnigwerden. Warten Sie nur, Herr Dr. Blind, wenn Sie hier warten, ich hole Ihnen den Herrn von Eisenstein. Was sagt der Mensch? Er holt Sie? Sie sind doch schon da. Ich bin nicht nur da, ich bin auch dort. Was wollen Sie überhaupt hier? Was ich hier will? Sie haben mich doch rufen lassen. Ich habe Sie rufen lassen? Ja. Halt, ich habe eine Idee. Oje. Sie müssen mir Ihre Stelle abtreten. Ich brauche Ihren Rock. Nein. Ihre Brille, Ihre Akten und Ihre Perücke. Nicht meine Perücke. Hinaus! Gehen Sie hinaus! Mein Abenteuer fängt an, mich zu langweilen. Es ist bereits Tag und wie es scheint, kümmert sich kein Mensch um mich. Aber nein, sie kommt selbst, mich zu trösten. Hören Sie, mein Gatte kann jeden Moment hier erscheinen. Er darf Sie hier nicht in seinem Schlafrock finden. Vielleicht kann der Notar helfen. Ein Notar? Da ist er schon. Ah, die Treulose ist bei ihm. Jetzt Fassung und Ruhe. Pack ich ihn beim Kragen. Was wird es mich fragen? So wird er nichts sagen. Darf ich wohl es wagen? Möcht ihn schlagen? Ihm alles zu sagen. Doch wird es nicht wagen, dass ich Stimmt's ganz froh, da sieht es froh. Er heißt die Stimmt's ganz froh. Jetzt bitte ich die ganze Sache, mir hat rein zu erzählen, nicht das Geringste zu verhehlen, indes ich mir Notizen machen. Der Fall ist eigentümlich, wie Sie gleich werden sehen. Sogar verwickelt ziemlich, das muss man eingestehen. Nun denn so geben Sie zu Protokoll, worin ich Sie verteilen soll. passiert. Man hat mich aus Versehen hier in Arrest geführt, weil ich mit dieser Dame ein wenig spitzopiert. Ein Glück, dass es so kam, sie handelte mit Fahn. Was kommt denn jenen in den Sinn? Sie soll mich ja verteidigen. Verzeiht sie, wenn ich heftig bin, ihr Gegenstand weiß um mich hin. Ich wollte sie nicht beleidigen, nein, ich soll sie ja verteidigen. Mein Herr, das war viel wahr, sie soll mich erwarten, sie soll mich ganz klar, beruhig blot, ging so sehr gut. Was ihr viel gar nicht gut, ja, sie wird gut, gar nicht gut. Das Ganze war ein Zufall, nichts Übles ist passiert, noch wird Bekanntes werden, wer ist kompromittiert. Sie handelten sehr schlecht. Was kommt denn Ihnen in den Sinn? Es soll mich ja verteidigen. Verzeihen Sie, wenn ich heftig bin, Ihr Gegenstand weiß um mich hin. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nein, ich soll Sie ja verteidigen. Mein Herr, Notar, das war viel wahr. Sie sollen wahr. Ich bitte mir alles zu gestehen und nicht zu übergehen. Ist kein Detail mehr übersehen, ist weiter nichts geschehen. Was sollen diese Fragen hier? Mein Herr, ich bitte zu gestehen, ist weiter nichts geschehen. Weiter nichts geschehen, denn alles muss ich wissen. Alles muss ich wissen. Eisenstein. Ja. warst meine Ungarin? Oh, ich schwach. Also Sie sind Herr von Eisenstein? Ah, wie ich sehe, hat es hier schon eine Erkennungsszene gegeben. Der wahre Herr von Eisenstein hat sich dekouvriert und brennt vor Verlangen, den Platz in seiner Zelle einzunehmen. Vero? Niemals! Ich bin nicht Herr von Eisenstein. Wer will mir beweisen, dass ich Eisenstein bin? Nun, dann müssen wir wohl noch einige Zeugen kommen lassen. Noch einige? Es wird immer fideler bei uns. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld. Champagner hat's verschuldet, tralalalalala. Was wir heute tun, tralalalalala. Da kommen wir auf Wahrheit und Zeit im Wunder klar. Wer meines Gatten treu und fühlte ihn so wahr. Steht Hand in Bein und mutig schickt er ein. Dem kann ich alle Beine, dem kann ich alle Beine. Steht Bein, steht Bein, steht Bein. And with everything forgiven and explained to Gabriel von Eisenstein that the whole party was a ruse to get revenge, revenge for the bat, Dr. Falke. The curtain comes down on Act 3 of tonight's feature opera, Die Fledermaus, by Johann Strauss Jr. Frosch in Act 3, the jail drunk who doesn't sing, just has spoken lines. Otto Schenk, which those of you who know your opera will know that Otto Schenk, of course, is a operatic stage director, who was very well known for doing walk-on roles, speaking roles in operas, and his Frosch in Die Fledermaus is one of his most famous roles. And, of course, Otto Schenk, also a great stage director, did the famous Schenk production of The Ring cycle for the Met. In that recording, Ida, Karin Göttling, Adele was Edita Gruborova, Dr. Falke, Olaf Baer, Alfred, the tenor, Alfredo, Richard Leitch, Prince Orlovsky, Brigitte Fassbender, Frank, the jail warden, Tom Krause, Rosalinda was sung by Kiri Tikhonova, and Gabriel von Eisenstein by Wolfgang Brendel. André Previn conducted the Vienna State Opera Choir and the Vienna Philharmonic. My name is Sean Bianco, and you're listening to At the Opera here on Capital Public Radio from Sacramento State, 88.9 KXPR-FM and HD Sacramento, 91.7 KXSR Groveland, Sonora, and 88.7 KXJS Sutter, and 90.9 KXJZ HT2, Sacramento. We get support from the Mondavi Center at UC Davis, presenting the American Bach Soloists in a performance of holiday music featuring the San Francisco Girls Chorus, Sunday, December 16th, with tickets and information at mondaviarts.org. A funny little tidbit about the Fledermaus. When the production that's usually done in the States, in the United States, in small opera companies, you know, small community opera companies and university companies, they use a version of the opera known as the Ruth and Thomas Martin Fledermaus, which means it was the words were rewritten by husband and wife team Ruth and Thomas Martin, who translated many of the Schirmer opera scores, for better or for worse. Usually not very accurate, but it gets across the basic, you know, the basic idea. Well, one of the really funny lines in that, and I have to share this with you. In Act 3, when Frosch, the jail drunk, you know, the jailer, is trying, I believe what he's doing is he's going to let in Adele and Ida into the jail, and he asks them their name, and they give him their names. And of course, they're fake names because they used fake names even at the party. And the character of Frosch turns to the audience and says, "I wonder if that's their real name or merely a pomme de terre." And, of course, the joke being nom de plume, of course, should have been what he said, because pomme de terre is a potato. And it was always funny whenever the guy that did it, a couple times I did it, they would deliver that line to the audience. Is that their real name or merely a pomme de terre? There was always, like, half the audience would get it and the other half would have no idea what a pomme de terre is, but pomme de terre is French for potato. I just always thought that was hilarious, and I'd just be backstage cracking up in the jail, because that's where I was most of the show, was in the jail, Act 2 and 3, and the part of Alfred. Now, in this recording, the tenor, Richard Leitch, doesn't go hog wild on the arias, but you certainly can. I remember I used to take requests backstage what arias the cast wanted to hear that night, and they would write them down for me, and I would have on this piece of paper that I kept taped to the back of the set, the scenery. And every night I go back and I would see the requests of arias, and I would squeeze them in whenever I could during the jail scene. It was a lot of fun. There was some crazy stuff on there that somebody wanted me to sing something from Otello, Lohengrin, Siegfried. there was some insane music on that list that I remember. A few I had to say, I'm sorry, I didn't bring the score. But it was a lot of fun. A lot of fun operas, the Fledermaus being one of them. Great recording. Maybe a month or two ago, I did some UC Burling on this program, and I mentioned, actually, it was a request from an audience, a listener to this program, who wanted to know whatever happened to the complete September 24th, 1955, Carnegie Hall recital of the great Swedish tenor UC Björling. And I looked around, and I had always had this LP, which I thought was the concert. Of course, it was way too short for it to be a full recital, but eventually RCA Red Seal, through BMG Records, released the entire recital. And the full recital, minus, of course, quite a bit of the applause, because they had to cut the applause out to fit all the music into it, for it to fit onto one CD. But eventually they did, and there are pieces on here that were on that recital, A, that I did not even know he sang on that recital because I'd never seen a playlist, and many of them weren't even on the formal program because they were encores, which he interspersed throughout the program. So they went to great pains to put together the complete recital. I have been promising to bring this to this show for about, maybe 2 years. I've been promising to do this. So I decided, since we had such a fun night with Fledermaus, and since Jussi Björling was such a beloved tenor when he was alive and still is today, that I would present to you as a main feature tonight on Opera Potpourri, the complete recital, the complete 1955, September 24th, Carnegie Hall in New York City recital with tenor Jussi Björling. And his accompanist on this recording performance was Frederick Schauwecker, and the program includes you can look at the playlist online, but Beethoven, Schubert, Strauss, Brahms, Mozart, great arias, many of them you'll know, even some Stephen Foster. So here we go. I'm going to get this going so I can fit it in. So here is the complete recital from 1955 with tenor Jussi Björling live at Carnegie Hall. This is Opera Potpourri, and this is by your request. Enjoy. Lift und Lüftchen im zarten Laube flüstern. Silberglöckchen, es weiß im großen Säuseln. Wellen rauschen und Nachtigallen flöte, und Nachtigallen flöte. Adelaide, nicht enden. Da schoss in Freuerei die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süße Rot des bunten Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des bunten Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein band. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich war dem Diebe die Zeit zu lang. Macht das Bächlein tückisch drüben, und ich es gedacht, so zuchte seine Rute. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit Regenblute sah die Betrogene an, und ich mit Regenblute sah die Betrogene Schlagen, ach,

To sing for you Brahms' Serenade. Der Mond steht über dem Berge, trägt für solide Leut. Im Garten rieselt ein Brunnen, sonst steht und singen und spielen dabei, singen und spielen dabei. Die Klänge gleichen den Schildern, sorgt in den Traum hinein. Sie schaut den blonden Geliebten lispelt, vergeht. Sing for you, Amor ti vieta from Fedora. Thank you. To sing for you The Dream from Manon, or Massenet. Les feuillages Wunsch beschüttende Alfen zum Sober. Alt die lüttende Gläde hinover. Mens ist ermüdet, da jeder auch eine, war lenn die alleine, ja da. Stock Elmen sprang, denn fiene Lams bin Schlarm und Glied, in Tillos sie war Lüssal klang, war wie Satyent ist salig Fried. Nen möget mir in Drömme sehen, bleib liebet selb in deine Dach. Knoppen brast, og alt var fjernt, og du var der. Og ved min barm, jeg holdt deg fast, nu slipper jeg deg aldri mer. Aldri mer, aldri mer. Og med det stund i skoves bryn, med vårens lyse lette tag. Svarta rosa. Swedish song, Tonerna av Sjöberg, the translator, Visions. Thank you. Torna, alle Stelle. Edonezza della terra, stridi all'uscio dell'orta, e un passo sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante, della luce l'ombra. L'alba separa dalla luce l'ombra e la mia volontà dal mio desire. O dolci stelle, è l'ora di morire, un più divino tristi, spegnetevi incorrotte, mori debbo, veder non voglio il giorno, e l'amore il mio sogno nella notte. Chiudi mia notte nel tuo sen materno, mentre la terra pallida si rompe. as a request, I would like to sing for you "The Genie with the Light Brown Hair." Maggio. Per ogni umana sorte, ecco gli uomini. mi avvicino all'ora della morte, e forse prima che l'ultima mia strofe sia finita, morcerà il carnefice la fine della vita. Sia strofe ultima mea, ancor dona al tuo suete la sfonda morte lea, la fiamma consueta. Io a te, mentre tu vivi da me, scordi del cuore, tutti i gioielli della Oh, had to breathe there for a minute after that concert. What a concert. Jussi Björling, 1955, just dynamite, dynamite, dynamite. Live at Carnegie Hall, September 24th, New York City. Accompanist Frederick Schauwecker, RCA Red Seal. They finally released the entire recital in its entirety on compact disc, and I just have been promising for so very long to play that for you on my show that I finally wanted to bring it to you when I thought that I would have the time. So I hope you enjoyed that. The full playlist is on the website for the entire concert. You can go online and order the CD. It was an amazing concert. Jeannie with Light Brown Hair, two arias, Puccini from Tosca La Boheme. We heard Tosti, Mascagni from Cavalleria Rusticana, some Swedish songs. We heard Sibelius, Grieg, Massenet, Bizet, Giordano from Fedora and Andrea Chenier. He did Il Mio Tesoro from Don Giovanni. He did some Brahms, some Strauss, some Schubert. He began with Beethoven. Just wonderful. Just a wonderful concert. And there you have it. There you have it. My name is Sean Bianco, and you're listening to At the Opera here on the Classical Station from Sacramento State. This is Capital Public Radio, 88.9 KXPR-FM and HD Sacramento, 91.7 KXSR Groveland, Sonora, 88.7 KXJS Sutter, and 90.9 KXJZ HD2 Sacramento. We get support from Tackett Barbaria Design, bringing marketing and design strategy to forward-thinking companies for more than 30 years. They believe thoughtful and creative collaboration can define, inspire, and move an audience to action. Online at tbdesign.com. Well, next week here, I'll be doing Boheme and Amahl and the Night Visitors. Been a great evening of opera. Hope you enjoyed the Fledermaus. And, of course, we just had that wonderful, complete concert by Jussi Björling. Just wonderful performer, Swedish tenor, died too young. He was 49 years old, died 1960 from heart attack, and had many, many problems, health problems, and he was a heavy alcoholic throughout his life, which probably contributed quite a bit to his demise, but his voice was powerful and strong right to the end. There's another concert of his that he did in 1960, the year that he died. It was done in Stockholm. And I don't have that, and I'm going to get it, because that was his last concert. The one you just heard was from 1955, but his last concert, I think he was in even better voice in 1960 than he was here in 1955. Audience, of course, as you heard, loved it, loved it, loved it, loved it. Next week, Holiday Potpourri with Amahl and the Night Visitors in La Boheme, all opera potpourri on the last Saturday of the month, and, of course, we had Aida this morning at the Met. More Met next week as well. Thanks for tuning in, folks, and I hope you have a wonderful week ahead. Like I always say, don't work so hard, don't drive so fast, and as always, keep opera in your heart. I'll be back next week with La Boheme and Amahl and the Night Visitor and Holiday Potpourri. Honey, put that kettle on. I'm coming home, finally. All right, folks, take care. And good night.